بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه وسلم تسليم كثيرة. نام الله استسأل بامس بمهاتسجن الله زيجن هاي بمهاتسجكايت نرفت البروفيت محمد صلى الله عليه وسلم. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah, und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Heute werden wir, liebe Geschwister, inshallah ta'ala, weitermachen mit unserem Thema der Glaube an die Namen und Eigenschaften Allahs subhanahu wa ta'ala. Und wir werden uns inshallah ta'ala mit zwei Themen beschäftigen. Ein sehr kurzes und ein etwas längeres. Und zwar das kurze ist, sowohl die Namen als auch die Eigenschaften sind alle die schönsten. Sowohl die Namen als auch die Eigenschaften Allahs sind alle die schönsten. Und das zweite Thema wird sein, inshallah, Aussagen der frommen Vorfahren über die Namen und Eigenschaften Allahs. Und das wird uns am meisten, inshallah ta'ala, beschäftigen. Und dann werden wir, inshallah, im Anschluss wieder die wichtigsten Punkte, die wir profitiert haben, kurz zusammenfassen. Beginnen wir inshallah ta'ala mit dem ersten Thema, und zwar, das lautet, sowohl die Namen als auch die Eigenschaften Allahs sind alle die schönsten. Schon aus der Überschrift können wir entnehmen, dass es nicht sein kann, dass Allah subhanahu wa ta'ala irgendeinen Namen oder irgendeine Eigenschaft zugeschrieben wird, die nicht vollkommen ist, die nicht schön ist, die nicht perfekt ist, das heißt, eine Eigenschaft, die mangelhaft ist. Es kann nicht sein, dass wir Allah subhanahu wa ta'ala eine mangelhafte Eigenschaft zuschreiben. Deswegen, Allah subhanahu wa ta'ala wird nicht mit Schlaf beschrieben, er wird nicht mit Müdigkeit beschrieben, subhanahu wa ta'ala, vielmehr schreibt er sich die Sache sogar ab, denn er sagte, وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ. Das heißt, im Koran al-Karim, Allah sagte sinngemäß, dass er durch die Erschaffung der Himmel und Erde nicht müde geworden ist, subhanahu wa ta'ala. Warum? Weil müde ist eine Eigenschaft von Geschöpfen und es ist eine Eigenschaft des Mangels oder eine mangelhafte Eigenschaft. Der Autor sagt, Gott bewahre ihn, der Beweis für die Namen Allahs sind seine des erhabenen Worte, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا. Allahs sind die schönsten Namen, so ruft ihn damit an. Surah 7, Surah Al-A'raf, Surah 7, Vers 180. Diese Ayah ist Beweis genug dafür, dass erstens Allah subhanahu wa ta'ala Namen hat, und wir brauchen einen einzigen authentischen, eindeutigen Beweis, und das ist hiermit ergeben, und dass sie alle schöne Namen sind. Husna, der Plural von Hasan in diesem Fall, also Plural angeglichen ist an dem Verb, an dem Nomen. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا, so ruft ihn damit an. Allah sind die schönsten Namen, subhanahu wa ta'ala. Ihr seht auch, Allah subhanahu wa ta'ala hat in dieser Ayah die Namen nicht von der Anzahl her eingeschränkt, und so finden wir diese Namen verteilt im Koran als auch in der Sunna seines Propheten sallallahu alaihi wasallam. Danach sagt Allah, dann sagt der Autor, der Beweis für seine Eigenschaften aber sind seine Worte, وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى. Also wir wollen jetzt einen Beweis, erstens, dass Allah subhanahu wa ta'ala Eigenschaften hat und dass diese Eigenschaften die höchsten Eigenschaften, die besten und die vollkommensten Eigenschaften alle sind. Und der Beweis ist die Ayah in Surat An-Nahl, Surah 16, Ayah 60, wo es heißt, وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى. Sinngemäß übersetzt, oder übersetzt, heißt es, Allah aber hat den höchsten Mathal. Und müssen wir in dem Zusammenhang übersetzen, damit es in unsere Thematik passt. Allah hat aber die höchste Eigenschaft. Allah hat aber die höchste Eigenschaft. Jetzt müssen wir nur ganz kurz etwas beweisen, was für den deutschsprachigen Muslim vielleicht nicht so relevant ist, aber in diesem Zusammenhang kann schon diese Frage auftauchen. Und deswegen müssen wir sie in diesem Zusammenhang kurz beantworten. Sie lautet, das Wort Mathal, was ist der Beweis dafür, dass Mathal überhaupt mit Eigenschaften übersetzt werden kann? Denn Mathal im Arabischen wird gewöhnlich verwendet für Gleichnis. Und deswegen wird diese Ayah auch manchmal mit dem Wort Gleichnis übersetzt. Mathal mit Gleichnis. deswegen sagte der Autor, Al-Mathal meint hier die Eigenschaft, das Merkmal. Der Beweis dafür, dass Al-Mathal hier beschreibende Bedeutung hat, sind seine folgenden Worte. Allah sagte subhanahu wa ta'ala, مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ. Und dann heißt es auf Deutsch übersetzt, das Gleichnis oder der Methel des Paradiesgartens, der den Gottesfürchtigen versprochen ist, ist folgender. Darin sind Bäche mit Wasser, das nicht schal wird, und Bäche mit Milch, deren Geschmack sich nicht ändert, und Bäche mit Wein, der köstlich ist für diejenigen, die davon trinken, und Bäche mit geklärtem Honig, und so weiter und so fort. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala beschreibt hier das Paradies, und das ist der Beweis dafür, dass der Begriff Methel auch mit Attribut oder Attribut oder Eigenschaft übersetzt werden kann und diese Bedeutung beinhaltet. Und das ist auch klar, wenn man ein Gleichnis aufstellt, dann vergleicht man eine Sache mit einer anderen aus einem ganz bestimmten Blickwinkel. Wenn man zwei Sachen miteinander vergleicht, dann vergleicht man sie nicht in jeglicher Hinsicht, sondern nur im Hinblick eines bestimmten Merkmals, in Hinsicht auf eine ganz bestimmte Eigenschaft. Das wäre schon der Beweis, der dafür gebracht worden ist. Und so wissen wir, dass Allah subhanahu wa ta'ala die schönsten Namen hat und die höchsten Eigenschaften hat, subhanahu wa ta'ala, die also niemals irgendwie mangelhaft sein könnten. Und dann gehen wir über zum nächsten Kapitel, was lautet Aussagen der frommen Fahren über die Namen und Eigenschaften Allahs subhanahu wa ta'ala. Warum beschäftigen wir uns mit dieser Thematik? Diese Thematik ist von großer Bedeutung. Diese Thematik, ist von so großer Bedeutung, dass wenn wir sie richtig verstanden haben, dann können wir dadurch jegliche Meinungsverschiedenheit unter uns Muslimen aus dem Weg räumen. Gerade im Hinblick auf die Namen und Eigenschaften Allahs subhanahu wa ta'ala. Die frommen Vorfahren, das ist das, was man im Arabischen übersetzt oder sagt mit As-Salaf As-Salih. As-Salaf As-Salih. Salaf kommt vom arabischen Wort Salafa, ist ein Verb und bedeutet vergangen. Das heißt, gemeint sind die Menschen, die früher gelebt haben. Und wir meinen damit ganz konkrete Menschen, ganz bestimmte Personen, wie wir gleich aus einem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam ableiten werden. Bevor wir jetzt weiterlesen über den Text des Autors, sehe ich es als angebracht, dass wir uns kurz unterhalten darüber, warum es so wichtig ist, die Aussagen der Salaf al-Salih in diesem Zusammenhang zu kennen. Und allgemein natürlich, wenn wir uns über Religion unterhalten. As-Salaf al-Salih, das was entweder mit frommen Vorfahren übersetzt wird oder auch wie auch immer, die Rechtschaffenen, die uns vorausgegangen, rechtschaffenen Menschen, oder wie man auch immer das übersetzen kann. As-Salaf al-Salih, sie waren diejenigen Menschen, über den Koran kennen sind die Muslime sich alle einig. Kein Muslim wird sagen, ich glaube an den Koran nicht oder ich glaube nur an einen Teil des Koran, dann wäre er per Definition kein Muslim mehr. Die Sunna unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam genauso. Wer nicht an die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam glaubt, ist auch kein Muslim. Das heißt also, über diese beiden Quellen, das ist nicht das Problem. Nur darüber hinaus, die Menschen, jeder versteht manchmal, was er gerne verstehen möchte. Oder die Menschen verstehen den Koran unterschiedlich. Oder sie verstehen die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam auf unterschiedliche Art und Weise. Und deswegen brauchen wir jetzt einen Mechanismus. Wir brauchen einen Regler, wir brauchen ein System, ein Maßstab, an dem man erkennen kann. Ist dein Verständnis von dieser Aya im Koran korrekt? Ist dein Verständnis von diesem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam korrekt oder nicht? Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns diese Sache vorgegeben, hat uns das erklärt, und ich fasse natürlich zusammen und sage, dass eben für uns maßgeblich ist, um zu entscheiden, ob jemand den Koran, die Sunna richtig verstanden hat, zu schauen, wir haben als Salaf al-Salih diese beiden Quellen in ihrer Gesamtheit verstanden. Wir haben sie das insgesamt verstanden. Was waren Themen, über die sie sich einig waren? Was waren Themen, über die sie sich uneinig waren? Und deswegen dürfen wir uns auch uneinig sein. Und worüber dürfen wir uns nicht uneinig sein? Und so weiter und so fort. Deswegen, warum aber sind die Salaf al-Salih so entscheidend? Weil sie, liebe Geschwister, an der Quelle am nächsten dran waren. Sie haben mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gelebt. Oder sie haben gelebt mit Leuten, die den Propheten sallallahu alaihi wasallam kannten, mit ihm gelebt haben. Oder sie kannten Leute, die wiederum Leute kannten, die mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gelebt haben. Und jeder Mensch weiß, dass je weiter man sich von einer Lichtquelle entfernt, desto dunkler wird es. Diese Generationen, die ersten drei Generationen, die uns der Prophet sallallahu alaihi wasallam mitgeteilt hat, sind deswegen so entscheidend, weil in ihrer Zeit, liebe Geschwister, gab es keine, bis fast keine Bid'ah, also Neuerungen in der Religion, Verbote, Neuerungen. Nichts wurde verändert. Man hat, und wenn etwas verändert worden ist, natürlich gab es, hat es angefangen zu Bid'ah zu geben. Sowas schon zur Zeit von Abdullah ibn Umar gab es Leute, die den Qadr geleugnet haben. Aber es gab Leute, die sich diesem widersetzt haben. Es gab Leute, die die Sunna den Koran verteidigt haben, die diese Bid'ah nicht zugelassen haben. Und ganz wichtig, sie kamen nicht vor unter den Sahaba und sie kamen nicht vor unter den rechtschaffenen Tabi'un und sie kamen nicht vor unter den rechtschaffenen Atba' al-Tabi'in. Die Sahaba sind die Leute, die mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gelebt haben und gläubig waren, und die Tabi'un sind die Generation danach und die Atba' al-Tabi'in sind die Generation danach. Deswegen reden wir immer von den ersten drei Generationen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihnen zufrieden sein. Warum sind sie so entscheidend? Weil der Koran al-Karim und die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam in arabischer Sprache herabgesandt worden sind. Und wir sind absolut abhängig von ihrem Verständnis dieser beiden Quellen. Denn kein Mensch kann heutzutage sagen, dass er die arabische Sprache besser beherrscht als das Salaf al-Salih. Das kann nicht sein. Und selbst wenn es sein könnte, wäre es irrelevant, weil der Koran ist in der Sprache der Menschen damals herabgesandt worden. Das heißt, das, was sie verstanden haben, das ist relevant. Und das, was sie darunter nicht verstanden haben, ist auch nicht relevant, selbst wenn du es verstanden hättest. Wie gesagt, das kann natürlich nicht sein, weil wir die Sprache uns auch überliefern. Die arabische Sprache wird ja auch überliefert und deswegen ist die arabische Sprache eine Ausnahmesprache in der Hinsicht, dass derjenige, der heutzutage Arabisch spricht, Hocharabisch spricht, wenn er 1400 Jahre zurückgehen würde, er würde sich mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam und Abu Bakr und Umar unterhalten können. Und sie würden ihn verstehen und es wäre die gleiche Aussprache. Und das ist eine unglaubliche Angelegenheit, die nur für die arabische Sprache gilt. Warum sind die As-Salaf al-Salih so für uns entscheidend? Weil sie, liebe Geschwister, die gottesfürchtigsten Menschen waren. Weil Allah subhanahu wa ta'ala für seinen Propheten sallallahu alaihi wasallam die besten Menschen auserwählt hat. Und weil Allah subhanahu wa ta'ala sie im Koran al-Karim gelobt hat und ihnen das Paradies versprochen hat. Deswegen, wenn wir das verstanden haben, liebe Geschwister, wissen wir auch, warum in der heutigen Zeit viele Gruppen und natürlich besonders die Kuffar diese Menschen, die Muslime, die sich festhalten wollen an As-Salaf al-Salih, beschimpfen und beleidigen und ihnen und sie verleumden und über sie lügen. Ein Beispiel dafür ist, dass man solchen Menschen Rückschrittlichkeit vorwirft. Rückschrittlichkeit, dass man ihnen sagt, sie leben in der Vergangenheit. Sie haben mit der Moderne nichts gemein. Und sie legen oder sie lehnen alles Neue ab. Und so weiter und so fort. Und sie meinen natürlich mit Rückschrittlichkeit Möge Allah subhanahu wa ta'ala, sie meinen mit Rückschrittlichkeit damit, dass Allah subhanahu wa ta'alas Buch, der Quran al-Karim, nicht mehr aktuell ist und nicht mehr praktikabel ist und heutzutage nicht mehr anwendbar ist und dass man heutzutage andere Systeme braucht als die islamische Scharia, um in Frieden leben zu können, bei der Vielfalt der Gesellschaften und der ethnischen Vielfalt und der verschiedenen Nationalitäten. Wer so etwas sagt, möge Allah subhanahu wa ta'ala ihn verfluchen, so oft es Geschöpfe gibt. Wer sagt, dass Allahs Buch nicht mehr praktikabel ist, hat mit dem Islam so viel zu tun wie ein Muslim mit dem Buddhismus. Und sie lügen über diese Menschen, die As-Salaf al-Salih folgen möchten, und sie werfen ihnen vor, dass sie gegen den technischen Fortschritt seien und gegen Moderne und so weiter und so fort. Und natürlich an dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass nicht jede Person, die behauptet, As-Salaf al-Salih zu folgen, und nicht jede Person, die über sich sagt, ich bin ein Salafi, oder gibt es heutzutage andere Begriffe auch noch wie Athari und anderes, nicht jede Person, die das von sich behauptet, ist wirklich auf dem Weg der Salaf al-Salih. Das ist eine Behauptung. Die praktische Umsetzung davon, das ist für uns entscheidend. Dann kann man davon sagen, ob eine Person wirklich dem Weg des Propheten sallallahu alaihi wasallam folgt oder ob sie nicht dem Weg des Propheten sallallahu alaihi wasallam folgt. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns im Koran al-Karim einen Beweis gegeben, dass wir sogar verpflichtet sind, As-Salaf al-Salih zu folgen. Ist auch logisch, wir reden ja hier von den Sahaba, Tabi'in, Atba' al-Tabi'in. Von wem willst du denn sonst deine Religion nehmen? Allah sagte, subhanahu wa ta'ala, sagt im Quran al-Karim, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Surah Nummer 4, 115, dort heißt es, wer aber dem Gesandten entgegenwirkt, das heißt, nicht auf den Gesandten hört, nachdem ihm die Rechtleitung klar geworden ist und einem anderen Weg als dem Weg der Gläubigen folgt, werden wir dem zukehren, dem er sich zugekehrt hat, und ihn der Hölle aussetzen, und wie böse ist der Ausgang. Wir müssen diese Aya kurz verinnerlichen. Diese Aya ist in Surat An-Nisa. Surat An-Nisa ist eine medinensische Surah. Das heißt, was ich damit sagen will, ist, sie ist damals herabgesandt worden, zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Wenn Allah azza wa jalla also jetzt in dieser Aya von den gläubigen Menschen spricht, von welchen gläubigen Menschen spricht er dann? Automatisch natürlich von den Sahaba. Denn sie waren die gläubigen Menschen zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Das ist zwangsläufig so. Deswegen sagt uns Allah subhanahu wa ta'ala hier klipp und klar, wer nicht den Weg des Propheten folgt, sallallahu alaihi wasallam, und der Sahaba in ihrer Gesamtheit, der wird in die Hölle gehen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala das davor bewahren. Dem Weg der As-Salaf al-Salih zu folgen, ist der Weg aus der Uneinigkeit der Ummah hinaus. Das hat uns der Prophet sallallahu alaihi wasallam ganz klar gesagt, denn er wusste sallallahu alaihi wasallam, welche Probleme, welche Fittern im Laufe der Zeit auftauchen werden. Und wir alle inshallah ta'ala kennen den berühmten Hadith von Al-Irbad ibn Sariyah radiallahu ta'ala anhu. Ich lese direkt den deutschen Text vor, an dem er sagte, an einem Tag leitete uns der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam ein Gebet. Dann wandte er sich uns zu und ermahnte uns zutiefst, wovon die Augen tränten und die Herzen sich fürchteten. Einer sprach, o Gesandter Allahs, als ob dies die Ermahnung einer abschiednehmenden Person wäre, als ob dies die Ermahnung einer sich verabschiedenden Person wäre. Wozu verpflichtest du uns? Was rätst du uns? Er sprach, sallallahu alaihi wasallam, ich rate euch, Allah zu fürchten und zu hören und zu gehorchen selbst wenn es sich um einen abessinischen Sklaven handelt. Denn diejenigen von euch, die nach mir leben werden, werden viel Uneinigkeit sehen. Denn diejenigen von euch, die nach mir leben werden, werden viel Uneinigkeit sehen. Als würden wir jetzt fragen, was ist der Ausweg aus dieser Uneinigkeit? So sagt er, sallallahu alaihi wasallam, so haltet euch an meinem Weg und den Weg der rechtgeleiteten, besonnenen Kalifen. Haltet euch daran fest und beißt darauf mit den Backenzähnen fest. Und wehe euch vor den neuen Dingen. Und wehe euch vor den neuen Dingen. Denn jede neue Sache ist eine Erfindung und jede Erfindung ist ein Irrtum. Dieser Hadith, liebe Geschwister, ist eine unglaublich große Barmherzigkeit, denn Barmherzigkeit ist es, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns hier ein Mittel gegeben hat, einen Maßstab gegeben hat, wenn zwei Muslime sich uneinig sind, worauf sollen sie sich berufen, wo sollen sie nachschauen? Folgen wir seiner Tradition oder meiner Tradition? Weder noch. Wir folgen der Tradition unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam. Deswegen ist die Aufgabe eines jeden Muslims, wenn er sich mit seinem Bruder uneinig ist, zu schauen, was Allah im Koran sagt. Zu schauen, was im Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam steht und zu schauen, wie sind die rechtschaffenen Menschen von damals mit dieser Thematik umgegangen. Was ist der Beweis dafür? Wir haben vorhin gesagt, dass die Sahaba radiallahu anhum, die Generationen, die ersten drei, die besten Menschen gewesen sind. Und wenn sie die besten Menschen gewesen sind, dann sind sie es wert, dass man ihnen folgt. Der Beweis dafür ist der Hadith bei Bukhari und bei Muslim, in dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam wortwörtlich sagte, خَيْرٌ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ. Die besten Menschen sind diejenigen meiner Generation. Dann die danach und dann die danach. Im Zusammenhang unserer Thematik, wir reden hier vom Glauben an die Namen und Eigenschaften Allahs. Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns klipp und klar im Koran, dass unser Iman, damit wir recht geleitet sind, genauso sein muss wie der Iman der Sahaba radiallahu ta'ala anhu. Und genauso sein muss wie der Iman der Propheten alayhi salatu wassalam. Wenn wir dazu im Koran Karim die 21. Seite aufschlagen, und zwar in Surah Al-Baqarah, die 136. Aya. Dort heißt es sinngemäß übersetzt: Sprecht, wir glauben, also hier wieder auch sprecht, merkt ihr, der Glaube wird vorgegeben, was du zu glauben hast und wie du zu glauben hast. Das ist keine Sache, die du dir selbst überlegen darfst, sondern es ist eine Sache, die du vorgeschrieben bekommst. Sprecht. آمنا بالله. Wir glauben an Allah und an das, was zu uns herabgesandt worden ist. Und das, was zu Ibrahim, Ismail, Ishaq, Jakob und den Stämmen herabgesandt worden ist. Und an das, was Moses und Jesus gegeben worden ist. Und an das, was den Propheten von ihrem Herrn gegeben worden ist. Wir machen keinen Unterschied zwischen ihnen und wir sind ihm, subhanahu wa ta'ala, also ergeben. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا. Das heißt, sinngemäß übersetzt, wenn sie genauso glauben, wie diese geglaubt haben, dann sind sie rechtgeleitet. Wenn sie genauso glauben, oder anders übersetzt, wenn sie genau an das glauben, an was auch sie geglaubt haben, dann sind sie rechtgeleitet. 137. Ayah in Surat Al-Baqarah. Diese Ayah zeigt uns, du musst an Allah glauben und an seine Namen glauben und seine Eigenschaften glauben, denn das ist ja das, was die Propheten von ihrem Herrn ja bekommen haben, genau auf die gleiche Art und Weise, wie die Propheten geglaubt haben, die vor uns gewesen sind. vor Muhammad s.a.w. gewesen sind und auch Muhammad s.a.w. selbst, wie er geglaubt hat. Sobald einer anfängt zu sagen, ich interpretiere den Koran anders, als wie As-Salaf al-Salih es gemacht haben, indem er zum Beispiel sagt, mit dem Zorn Allahs ist seine Strafe gemeint, glaubt er nicht mehr an diese Ayah, genauso wie As-Salaf al-Salih daran geglaubt haben, und er ist nicht mehr recht geleitet, er ist irregeleitet, weil Allah sagte, wenn sie so glauben, wie sie geglaubt haben, dann sind sie recht geleitet. Also wer nicht daran glaubt, ist irregeleitet, nur Allah uns davor bewahren. Ebenso sagte Allah subhanahu wa ta'ala Surat Yusuf, Surat 12, Vers 108, قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي. Und zwar in Surat Yusuf, in der Ayah 108. Heißt es übersetzt, sag, auch hier wieder hört ihr, sag, das heißt, du wirst, es wird dir vorgesagt, was du zu sagen hast, es wird dir vorgesagt, was du zu glauben hast, es wird dir vorgesagt, wie du zu glauben hast. Alles absolute Ergebenheit. Das ist mein Weg. Ich rufe zu Allah aufgrund eines sichtbaren Hinweises, ich und diejenigen, die mir folgen. Ich und diejenigen, die mir folgen. Wer sind diejenigen, die dem Propheten sallallahu alaihi wasallam folgen? Zweifellos die Sahaba radiallahu ta'ala anhum und alle, die nach ihm kamen, genauso geglaubt haben, wie er geglaubt hat, sallallahu alaihi wasallam. Das ist auch wieder ein Beweis, dass diejenigen, die dem Propheten sallallahu alaihi wasallam folgen, die Sahaba, al-Kiram, allen voran Abu Bakr und Umar, radiallahu ta'ala anhum, sie sind diejenigen Menschen, denen wir zu folgen haben, als Gesamtheit. Allah subhanahu wa ta'ala hat die Sahaba, radiallahu ta'ala anhum, gelobt. Schlagen wir dazu, liebe Geschwister, Surat Al-Fath auf, und zwar Surah 48, die letzte Ayah, und zwar die 29. Ayah. Und wir lesen, wie Allah sie gelobt hat. Er sagte subhanahu wa ta'ala, Muhammad ist, also sinngemäß übersetzt auf Deutsch direkt, Muhammad ist Allahs Gesandter. Diejenigen, die mit ihm sind, sind den Ungläubigen gegenüber hart, zueinander aber barmherzig. Du siehst sie sich verbeugen und niederwerfen, indem sie nach Huld von Allah und Wohlgefallen trachten. Also Ikhlas haben sie. Und sie beten. Ihr Merkmal steht auf ihren Gesichtern durch die Niederwerfung. Das heißt, durch die häufige Niederwerfung erkennt man, dass sie Sujud machen. An ihrer Stirn. Das ist ihr Gleichnis in der Tora. Damals schon, in der Tora. Und ihr Gleichnis im Evangelium ist das eines Getreidefeldes, das seine Triebe hervorbringt und dann stärker werden lässt, so dass sie verdicken und ebenmäßig auf ihren Halmen stehen, so dass es den Anbauern gefällt. Und so weiter und so fort. Das heißt also hier eine ganz klare Ayah, in der Allah subhanahu wa ta'ala diese edlen Gefährten lobt. Ebenso, wenn wir aufschlagen, Suratul Tawbah, und zwar genau die 100. Ayah, sehr schön einfach zu merken. Dort heißt es sinngemäß übersetzt, auf Arabisch erstmal, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ, so geht die Ayah ab. Auf Deutsch übersetzt, die vorausgeeilten Ersten von den Auswanderern, Al-Muhajirun, die vorausgeeilten Ersten von den Auswanderern und den Helfern, die Ansar, und diejenigen, die ihnen auf beste Weise gefolgt sind, also nicht nur die Sahaba, die Muhajirin und die Ansar, sondern auch die ihnen danach gefolgt sind. Denn nicht alle Menschen waren Ansar, nicht alle Menschen waren Muhajirun zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam, auch nicht die danach. Die vorausgeeilten Ersten von den Auswanderern und den Helfern und denjenigen und diejenigen, die ihnen auf beste Weise gefolgt sind, radiyallahu anhum, Allah hat Wohlgefallen an ihnen. Allah hat uns schon mitgeteilt, dass er mit ihnen zufrieden ist, subhanahu wa ta'ala. Und sie haben Wohlgefallen an ihm. Und Allah sagt, subhanahu wa ta'ala, verspricht ihnen das Paradies, indem er sagt, وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارِ. Und er hat für sie Gärten bereitet, durcheilt von Bächen. Ewig und auf immer darin zu bleiben, das ist der großartige Erfolg. Durch diese Aya, durch diese edle Aya, wissen wir, dass Leuten wie Abu Bakr, wie Umar, Uthman, Ali, radiallahu anhum und anderen Sahaba, dass ihnen bereits das Paradies zu Lebzeiten versprochen worden ist und jedem, und das ist das Entscheidende, der genau ihnen folgt, auf beste Art und Weise ihnen folgt. Und zweifellos gehört das Folgen, bedeutet in erster Linie zu glauben, so wie sie geglaubt haben, wie Allah gesagt in Surat al-Baqara, wo wir vorhin gelesen haben, und dann natürlich auch möglichst so zu handeln, wie sie gehandelt haben. Springen wir noch einmal zur Surat Al-Fath, weil da finden wir noch eine weitere bedeutende Ayah, und zwar die 26. Ayah Surat Al-Fath, Surah 48, Vers 26. Dort heißt es sinngemäß, da sandte Allah seine innere Ruhe auf seinen Gesandten und auf die Gläubigen herab. Allah sandte As-Sakina auf seinen Gesandten, auf die Gläubigen herab. Das reicht schon als Seligsprechung. Aber, und er ließ sie an dem Wort der Gottesfurcht festhalten. Taqwa. Sie hatten ja ein größeres Anrecht darauf und waren dessen würdig. وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, die Sahaba radiallahu anhum, sie waren dessen würdig. Das heißt, sie sind es wert, dass Allah subhanahu wa ta'ala solche Ayat über sie herabsendet und in die Sakina, die Ruhe auf ihn herabsendet, auf sie herabsendet. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihnen zufrieden sein. Und deswegen, liebe Geschwister, die Feinde des Islam, sie haben diese Sachen erkannt. Sie haben erkannt, worauf der Islam aufgebaut ist. Nur wenn jemand kommt und den Koran al-Karim direkt angreift, da wird keiner, kein Muslim wird auf diesen Trick reinfallen. Wenn einer kommt und den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam angreift, es gibt manche Menschen, die werden ihr Leben dafür opfern, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht angegriffen wird. Das heißt, sie werden sich das auch nicht trauen. Und schon gar nicht, wenn es eine Person ist, die sozusagen heuchelt, das heißt, den Islam vorgibt und im Namen des Islam versucht zu sprechen und den Muslim, und den indirekten Propheten aus dem angreifen will. Kein Muslim würde, auch ein Muslim, der nicht betet und nicht fastet und weiß nicht was und sich trotzdem dem Islam zuschreibt, auch er würde nicht akzeptieren, dass man den Propheten des Islam, sallallahu alaihi wasallam, dass man ihn angreift. Deswegen, wo setzen sie an? Sie setzen an, liebe Geschwister, zum Beispiel bei den Freunden des Propheten sallallahu alaihi wasallam, indem sie über die Geschichte sprechen von damals und reden über Konflikte, die stattgefunden haben. Und dadurch wollen sie deine Liebe zu den Sahaba radiallahu anhum verringern. Besser gesagt, sie wollen, dass du dein Vertrauen in sie vollkommen verlierst. Sie reden sie von Kriegen, die damals stattgefunden haben, und sie sagen, es kann doch nicht sein, wenn das die besten Menschen sind, wie kann das passiert sein, und so weiter und so fort. Und deswegen, das sind die gefährlichsten Menschen überhaupt. Diejenigen, die dein Vertrauen in deine Quellen, die dein Vertrauen in deinen Herrn, die dein Vertrauen in deinen Propheten, die dein Vertrauen in die Sahaba zerstören wollen, oder in die größten Imam der Religion, wer das macht, das ist der größte Verbrecher überhaupt. Denn die ganze Sache ist aufgebaut auf Vertrauen. Du vertraust Allah, du vertraust seinen Gesandten, du vertraust dem, was Allah im Koran sagt. Du vertraust dem Imam der Moschee, wenn er dir etwas beibringt. Die ganze Sache Vertrauen. Sobald jemand kommt und dieses Vertrauen dir zerstören will in einen bestimmten Gelehrten, in einem bestimmten Imam, dann weißt du, dass er dein Feind ist und dass er für dich nur Schlechtes will, auch wenn er zu dir sagt, ich gebe dir einen Ratschlag. Und ich mache das als eine Art Nasiha. Deswegen muss man dringend aufpassen, was man von anderen Menschen hört. Sie verkappen das. Sie die Feinde des Islam, sie bezeichnen das zum Beispiel als, wie gesagt haben, als Rückschrittlichkeit, dem man als Salaf al-Salih folgen möchte. Oder sie bezeichnen es als Extremismus, dass man festhält, sie sagen, warum bist du so extrem? Die Menschen haben damals gelebt und du lebst heute modern. Die Zeiten haben sich geändert. Und du musst dich auch ebenfalls anpassen. Und solche Floskeln erwähnen sie. Man erkennt, die Feinde des Islam haben das erkannt, zum Beispiel Schiiten zum Beispiel. Ich meine damit besonders die 12er Imamiten, wo man nennt sie auch Ja'fariya oder Imamiya. Sie sind in der Hinsicht, haben sie sind Feinde des Islam, zweifellos. Sie haben das erkannt, in welcher Hinsicht. Deswegen greifen sie gerade die Generation der Sahaba an. Ihr müsst euch vorstellen, sie erklären die Freunde des Propheten sallallahu alaihi wasallam, yani diejenigen, die den Koran dir überliefern, diejenigen, die dir die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefern, sie erklären sie alle zu ungläubigen Menschen, bis auf 6 von ihnen. Das musst du dir mal vorstellen. Das heißt, er will dir nicht sagen, aber er will dir eigentlich sagen, oder was er eigentlich vorhat, ist, deine Religion zu zerstören. Er kann es aber nicht direkt. Er kann dir nicht sagen, glaub nicht an die Sunna. Was macht also? Er versucht, dein Vertrauen zu zerstören in die Überlieferer der Sunna. Das ist der Trick. So einfach ist die Angelegenheit. Deswegen merkt man auch, weiteres Beispiel, jetzt verschiedene Beispiele, ein weiteres Beispiel, wie die Feinde des Islam das erkannt haben. Wenn jemand, das ist wirklich ein Phänomen, aber es ist erklärbar und nichts also Verwunderliches, wenn jemand anfängt und versucht, dein Vertrauen in die Hadithe des Propheten sallallahu alaihi wasallam zu zerstören, wisst ihr, womit er anfängt? Mit welchem Sunna-Buch fängt er an? Fängt er an mit Sunan ad-Darimi, von dem du vielleicht noch nie was gehört hast? Fängt er an mit Musnad ad-Tayalisi, von dem du vielleicht auch noch nie was gehört hast? Oder fängt er an mit Sahih al-Bukhari? Sogar Sahih Muslim habe ich, also ist nicht so, dass ich das jetzt tagtäglich verfolge, ja? Aber wenn jemand angreift, du hörst immer, er greift an Sahih al-Bukhari, immer. Warum? Weil Sahih al-Bukhari ist die Krone der gesamten Hadith-Sammlung. Und wenn diese Krone einmal gestürzt ist, wenn dieser Imam einmal, wenn dein Vertrauen einmal in diesen Imam zerstört ist, dann ist es sehr einfach, dein Vertrauen in alle anderen Imame ebenfalls zu zerstören. Muslim, Ibn Majah, At-Tirmidhi, das ist dann gar kein Problem mehr. Weil al-Bukhari ist nun einmal der Imam der Hadith-Sammler. Okay? Und deswegen, sie wissen, wo sie angreifen. Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu ta'ala anhu, sagte, möge Allah mit ihm zufrieden sein, اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم كل بدعة ضلالة. Das heißt, sinngemäß übersetzt, ihr sollt befolgen und ihr sollt nicht erneuern. Man hat euch die Aufgaben schon abgenommen. Man hat euch die Lasten abgenommen. Man hat euch die Mühen abgenommen. Das heißt, du brauchst dir keine Sorgen mehr machen. Es ist nicht kompliziert, wie sollst du glauben, wie sollst du beten. All diese Sachen, die Sahaba haben schon den Propheten gefragt, sallallahu alaihi wasallam. Die haben mich schon gefragt, was wird am Tag der Aufstehung geschehen? Wie sollen wir beten? Was sollen wir machen? Die haben diese Fragen alle schon gestellt. Du brauchst jetzt nur noch nachmachen, das wie sie es vorgemacht haben. Möge Allah mit ihnen allen zufrieden. Er sagte, kullu bid'atin dalala. Denn jede Erneuerung ist ein Irrtum. Imam al-Awza'i, rahimahullah ta'ala, sagte auch, einen sehr schönen Satz, werde ich noch zu ihm auch sagen. Er sagte, alayka bi'athari s-salaf, wa in rafadaka an-nas, wa iyaka wa ra'y ar-rijali, wa in zakhrafuhu laka bil-qawm. Er sagte, rahimahullah ta'ala, du hast den Fußstapfen, du hast den Spuren der Salaf zu folgen, selbst wenn die Menschen dich alle ablehnen würden. Und wehe dir vor den Meinungen der Menschen, selbst wenn sie dir so schön präsentiert werden, selbst wenn sie dir ausgeschmückt werden. Und Ibn Hajar al-Asqalani, der berühmte Schafi'itische Imam und und Erläuterer von Al-Bukhari und anderen Werken, möge Allah mit ihm zufrieden sein, und in sich seine Erbarmen. Er sagte, فَالسَّعِيدُ مَنْ تَمَسَّكَ بِمَا كَانَ عَلَيْهِ السَّلَفُ وَاجْتَنَبَ مَا أَحْدَثَهُ الْخَلَفُ. Das heißt, sinngemäß übersetzt, der Glückselige ist derjenige, der sich an das festhält, woran sich die Salaf festgehalten haben, und der dem aus dem Weg geht, was die Khalaf erneuert haben. Khalaf, damit sind alle Menschen gemeint, die nach den ersten drei Generationen gelebt haben. Die ersten sind die Salaf und die danach kommen sind die Khalaf. So auf Arabisch sagt man, Kullu khayrin fi ittiba'i man salaf wa kullu sharrin fi ittida'i man khalaf. Das heißt, alles Gute befindet sich im Befolgen der Salaf. Und alles Schlechte befindet sich in den Erneuerungen der Khalaf. طيب. Kehren wir zurück zum Text des Autors. Er sagt, die Überschrift lautet Aussagen der frommen Vorfahren über die Namen und Eigenschaften Allahs. Also noch einmal. As-Salaf as-Salih zu folgen, ist keine Sekte. Wenn jemand sagt, ich folge dem Koran, Sunnah und As-Salaf as-Salih, dann ist das keine Sekte, die man stellt. Und ist auch keine Rechtsschule. Und das ist auch keine neue Aqidah-Schule, die man stellt zwischen der Ahl-Sunnah und der Asha'ira und weiß nicht was. Ist keine Fiqh-Schule, dass man sagt, Hanbaliya, Shafi'iya, Malikiya, Hanafiya, Salafiya. Das ist Quatsch. Es gibt keine Sekte, die so heißt. Und der Muslim soll sich auch als Muslim bezeichnen. Wenn du gefragt wirst, was bist du? Muslim. Ja, was welche Rechtsschule folgst du? Die des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Welche Aqidah folgst du? Welche Aqidah folgst du? Der Aqidah des Propheten sallallahu alaihi wasallam. So einfach ist die Angelegenheit. Der Autor sagt, rahimahullah ta'ala wa hafizah, die frommen Vorfahren as-Salaf waren jene Schar, die siegreich hervorging, jene Schar, die ihr Heil fand, denn sie glaubten an die schönen Namen Allahs und seine Eigenschaften, ohne etwas daran zu entstellen. Und das ist der entscheidende Satz, liebe Geschwister. Warum haben wir so diese große Einleitung auf as-Salaf as-Salih? Warum? Weil sie haben die Namen-Eigenschaften Allahs so genommen, wie sie kamen. Und haben sie so weitergegeben, wie sie sie bekommen haben. Und sie haben das geglaubt, was die arabische Sprache hergibt. Das haben sie geglaubt. Wenn jemand etwas anderes behauptet, und das machen die Khalaf, sie behaupten etwas anderes darüber. Wer etwas anderes behauptet, soll uns den Beweis dafür erbringen. Wir werden aber gleich einige Zitate lesen über die Salaf und manche Leute danach, was sie darüber gesagt haben. Das heißt, sie haben an die Namen und Eigenschaften geglaubt, ohne etwas daran zu entstellen. Ohne das Wie. Könnt ihr euch entstellen, haben wir gesagt, Tahrif von gestern. Ohne das Wie derselben zu hinterfragen. Wie haben wir gesagt, Takyif. Ohne ihre Bedeutung zu leugnen, haben wir gesagt, Ta'til. Und ohne sie mit Geschaffenem gleichzusetzen, Tamthil. Laysa kamithlihi shay' wa huwa as-sami'u al-basir. Nichts ist ihm gleich. Und er ist der Allhörende und Allsehende. Surah Ash-Shura 42, Vers 11. An alles, was sich im Koran und der Sunna an Eigenschaften Allahs findet, wie sein Selbst, An-Nafs, wie sein Selbst, sein Gesicht, das Auge, die Hand, der Fuß, das Kommen und das Herabsteigen zum Himmel der Erde und das sich Erheben über den Thron, das Lachen, und die Freude und anderes an all diese Eigenschaften zu glauben und sie zu bejahen, ist dem Weg der Ahl-Sunnah folgend Pflicht. Ohne es zu interpretieren und ohne es zu vergleichen. Der Autor hat hier, Allah bewahre ihn, ein paar Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt, die im Koran und in der Sunnah so vorkommen. Und der gläubige Mensch, es ist für ihn vielleicht eine Prüfung, aber er hat daran zu glauben, unter Berücksichtigung der vier Aspekte, die wir gestern und gerade eben auch noch einmal erwähnt haben. Jetzt kommen wir zu ein paar Aussagen der Salaf. Sufyan ibn Uyayna. Sufyan ibn Uyayna, rahimahullah ta'ala, einer der berühmten Imame des Islam und auch Hadith-Gelehrter aus der Generation der Atba' al-Tabi'in. Also die erste Generation Sahaba, dann die Tabi'un und dann die Atba'. Die Atba' sind diejenigen, die danach gekommen sind. Das heißt, die dritte sozusagen. Er ist gestorben im Jahr 198. Er sagte, rahimahullah, das, womit Allah sich selbst beschreibt, ist so zu verstehen, wie er selbst es sagt. Niemandem steht es zu, es zu deuten. Zu deuten heißt, hier umzuinterpretieren. Also zu sagen, das ist nicht damit gemeint, nur etwas anderes ist damit gemeint. Niemandem steht es zu, es zu deuten, außer Allah subhanahu wa ta'ala oder seine Gesandten sallallahu alayhim wa sallam. Zitat Ende. Der Autor sagt, das bedeutet aber nicht, die Erklärung müsse ganz und gar Allah überlassen werden, sondern vielmehr ist die Bedeutung dieses Überlassens bei den Ahlis Sunnah wohl bekannt. Also, der Autor will sagen, wenn Allah über sich etwas sagt im Koran, und die Salaf sagen, nimm es so, wie du es bekommen hast, und gib es so weiter, wie du es bekommen hast. Das heißt nicht, dass wir nicht glauben an das, was da drin steht. Sondern gemeint ist, dass wir sehr wohl daran glauben, an das, was sie gesagt haben. Denn das gibt die arabische Sprache her. Wie soll ich an ein Wort glauben, wenn ich nicht an das glaube, was das Wort bedeutet? Ich glaube nicht an einen Buchstaben. Ich glaube an Buchstaben, natürlich auch an Buchstaben. Aber ich glaube an Buchstaben und was sich an Bedeutungen dahinter verbirgt. Und der Beweis dafür ist folgende Aussage. Und zwar ebenfalls über einen Imam, den wir alle kennen. Und zwar Imam Malik ibn Anas. Malik ibn Anas, der berühmte Imam, die heutzutage hat sich, oder im Laufe der Zeit hat sich eine ganze Fiqh-Schule oder Rechtsschule entwickelt, nämlich die Malikiyya. Und die Anhänger nennt man die Malikiten. Das ist nicht eine bestimmte Sekte, sondern das sind einfach Menschen, die diesem Imam vertrauen und deswegen sich auf ihn berufen, wenn es um den Fiqh geht und ihm am meisten befolgen in Fiqh-Angelegenheiten. Denn nicht jeder Mensch hat die Möglichkeit, den Islam von A bis Z zu studieren und ein Mujtahid zu werden, das er selbst untersucht. Deswegen, der Muslim, der folgt immer einem Gelehrten. Wenn er sich nicht auskennt, der folgt immer einem Gelehrten. Und viele Menschen, und das gehört zum Segen und zur Baraka von diesem Imam Malik, rahimahullah ta'ala, viele haben sich dafür entschieden, persönlich, dass sie sagen, ich möchte diesem edlen Imam folgen, möge Allah mit ihm zufrieden sein. Er gehört zur Generation der Kibar Atba' Tabi'in. Die Kibar Atba' Tabi'in, Kibar heißt die Großen. Mit groß ist hier nicht die Körpergröße gemeint, sondern mit groß ist gemeint, dass er viele Menschen aus der Generation vorher getroffen hat. Okay? Das heißt also, wenn er zu den Atba' Tabi'in gehört, dann hat er also viele Tabi'un getroffen. Okay? Er ist gestorben 179. Ein Mann fragte Malik ibn Anas, also ein Imam von Ahl Sunna, den jeder Muslim kennt. Er sagte, möge Allah sich seine Erbarmen, er wurde gefragt hinsichtlich einer Ayah im Koran, Ar-Rahmanu ala al-Arsh istawa. Der Al-Abama hat sich über den Thron erhoben. Er wurde gefragt, wie hat Allah das gemacht? Aber diese Person, die gefragt hat, die war offensichtlich ein Provokateur. Er wollte provozieren, er war ein Mubtadi', Gott bewahre. Das heißt, er hat nicht gefragt, um zu lernen, denn der Unwissende, man geht mit ihm nicht schroff um. Aber er hat gefragt, um den Imam bloßzustellen vor den anderen. Und deswegen sagte er, aber guck mal die Antwort, Imam Malik, in einer Überlieferung heißt es, er hat dann seinen Kopf gesenkt. Und dann hat er angefangen zu schwitzen, weil er wusste, wie gefährlich es ist, über Allah und seinen Namen, seine Eigenschaften, etwas Falsches zu sagen. Und dann hat er gesagt, das Wie dessen kann nicht mit dem Verstand erfasst werden. Das Wie kann nicht mit dem Verstand erfasst werden. Das sich erheben ist nicht unbekannt. Der Glaube daran ist Pflicht und die Frage danach ist eine Neuerung. Und ich denke, dass du eine Person der Neuerung bist. Daraufhin befahl er ihm zu gehen. Das heißt, er schmeißt ihn aus der Moschee des Propheten sallallahu alaihi wasallam aus. Diese vier Sachen sind sehr, sehr wichtig, die er gesagt hat, rahimahullah ta'ala. Zusammenfassend wird es übrigens die gleiche Frage und die gleiche Antwort wird in einer umstrittenen Überlieferung auch über Salama radiallahu anha überliefert. Das ist eine Frau des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Wie dem auch sei, er sagte, das Wie, Al-Kaif, kann nicht mit dem Verstand erfasst werden. Also, Wie hat er sich über den Thron erhoben? Allahu a'lam. Nur Allah weiß das. Allah weiß am besten. Wir wissen es nicht. Und Allah hat auch nicht von dir verlangt, es zu wissen. Und du wirst auch nicht danach gefragt werden. Und du wirst auch niemals verstehen können, denn es geht hier um göttliche Eigenschaften. Und deswegen halte dich von dieser Frage fern. Das sich erheben ist nicht unbekannt. Eine doppelte Verneinung ist eine Bejahung. Das heißt, das sich erheben ist bekannt. Was heißt das sich erheben ist bekannt? Sprachlich, wir wissen, was bedeutet Istiwa. Istiwa bedeutet sich über eine Sache erheben. Sodass man über dieser Sache ist. Das heißt, er hat die sprachliche Bedeutung anerkannt. Das ist das Entscheidende. Deswegen haben wir diese Aussage von Imam Malik erwähnt. Der Glaube daran ist Pflicht und die Frage danach ist eine neue. Das heißt, zu fragen, wie Allah hat das gemacht, wie hat das Allah gemacht, diese Frage ist eine Bid'ah. Und diese Frage darf man nicht stellen und deswegen hat er ihn aus der Moschee rausgeschickt. Al-Imam al-Awza'i, rahimahullah ta'ala, er heißt Abdurrahman ibn Amr und man nennt ihn den Fiqh-Gelehrten von Asch-Sham, den Fiqh-Gelehrten Großsyriens. Er ist ein berühmter Imam aus der Generation der Kibar Atba' al-Tabi'in, also genauso wie Imam Malik, und er ist gestorben 157. Also alles aus der Generation der As-Salaf As-Salih. Er sagte, die Berichte über die Eigenschaften nehmt, wie sie sind, ohne wie. Imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, Imam Ahmad, heißt Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal. Wir wissen, dass er wie Imam Malik eine riesengroße Gefolgschaft hat im Fiqh. Auch hier wieder ist es keine Sekte und keine Gruppe und keine neue Aqida-Schule, sondern es geht hier um eine Fiqh-Schule. Menschen, die ihm am meisten vertrauen im Vergleich vielleicht vielen anderen Menschen. Imam Ahmad, er gehört zu denjenigen, die über die Atba' al-Tabi'in überliefern. Also er gehört nicht mehr zur Generation As-Salaf As-Salih, die ersten drei Generationen. Aber er ist zweifellos auf ihren Fußstapfen gewandelt. Aber uns interessant ist, dass er mit diesen Menschen gelebt hat und von diesen Menschen gelernt hat. Und er hat uns Folgendes mitzuteilen. Er sagte, Allah wird auf keine andere Weise beschrieben, als wie er sich selbst beschrieb oder wie sein Gesandter sallallahu alaihi wasallam ihn beschrieb. Koran und Hadith werden dabei nicht überschritten. Rahimahullah. Und nehmen wir auch einen Gelehrten von ein bisschen später, und zwar aus dem 8. Jahrhundert. Und zwar geht es um Ahmad ibn Abd al-Halim, rahimahullah. Das ist Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Dieser Imam, er war so bekannt und gelehrt, dass egal in welchem Thema er sich, über welches Thema er spricht, ob das in seinen Majmu' al-Fatawa ist oder anderen Büchern, ob er sich unterhält über Fiqh oder über Usul al-Fiqh oder Hadith oder über Aqidah, sogar über die Medizin. Als er einmal nach Ägypten kam, hat er über Medizin gesprochen, dass die Leute dachten, er wäre ein Arzt. Dieser Mann war so gelehrt in der Religion, dass man ihm diesen Titel gegeben hat, Sheikh al-Islam. Der Scheich des Islam, sozusagen. Weil er einfach in allen Wissenschaften der Religion einfach genial war. Möge Allah mit ihm zufrieden sein und ihm barmherzig sein. Er ist ein Autor zahlreicher Bücher und natürlich er ist ein Imam von Ahl al-Sunnah und er ist gestorben im Jahr 728. Von ihm profitieren wir, liebe Geschwister. Natürlich, er gehört nicht zu As-Salaf al-Salih von der Zeit damals, aber wir profitieren von ihm, weil er unglaublich viel gelesen hat und geforscht hat und nachgeschaut hat, und gerade in Bezug auf das Thema der Glaube an die Namen und Eigenschaften Allahs, sodass wir, wenn wir in seinen Büchern lesen, die Quintessenz des Ganzen vorfinden. Er sagte, rahimahullah ta'ala, der Weg der frommen Vorfahren lag zwischen dem Leugnen der Bedeutung, al-Mu'attira, das die Ta'til machen, und dem Gleichsetzen mit geschaffenen Tamthil, das sind die Mu'athila, das sind die Leute, die Tamthil machen. Er sagt also, der Weg, as-Salaf as-Salih, ist zwischen Ta'til und Tamthil. Zwischen, dass man nicht an die Bedeutungen glaubt und genau dem Gegenteil dazu, dass man diese Bedeutungen, die Eigenschaften der Geschöpfe gleichsetzt. Er sagt, denn sie setzten die Eigenschaften Allahs nicht mit jenen seiner Geschöpfung gleich, genauso wenig, wie sie sein Wesen mit dem Wesen seiner Schöpfung gleichsetzten. Sie leugneten nicht ab, womit er sich selbst beschrieb, und nicht, womit sein Gesandter ihn beschrieb, sodass sie seinen schönen Namen und seinen hohen Eigenschaften etwa jegliche Bedeutung abgesprochen, der Mitteilung ihren eigentlichen Sinn genommen oder von den Namen und Zeichen Allahs abgewichen wären. Möge Allah mit ihm zufrieden sein. Ein weiteres Zitat von Umar ibn Abdul Aziz. Umar ibn Abdul Aziz ist ein Khalifa der muslimischen Khulafa gewesen, ein Khalifa der Banu Umayyah. Er ist aus der Generation der Tabi'un und gestorben im Jahr 101. Rahimahullah. Er sagte, halte ein, wo auch die früheren, die Salaf, gemeint, wie wir öfter gesagt haben, halte ein, wo auch die früheren Halt machten. Ihre Einsicht war tiefgehender und würde darin einen Nutzen liegen. Das heißt, würde in der Sache, dass man nach dem Wie über die Eigenschaften Allahs fragt, würde darin ein Nutzen liegen, dann würden sie dies gewusst haben. Denn sie waren es, die vorausgegangen sind. Sie sind uns vorausgegangen mit ihrem Leben, das heißt, sie haben vor uns gelebt. Sie sind uns auch vorausgegangen mit ihren Taten. Das heißt, sie haben vor uns die ganzen guten, rechtschaffenen Taten gemacht. Denkst du, du wirst einen Abu Bakr, Umar, Uthman überholen mit irgendetwas? Wäre das die Rechtleitung, den ihr nun folgt, dann wäret ihr ihnen darin vorausgegangen. Subhanallah. Das heißt, wenn du heutzutage kommst und sagst, man muss die Eigenschaften Allahs anders verstehen, als die Salaf es gemacht haben, dann wärst du ihnen in dieser Sache vorausgegangen. Wärst du besser als sie. Das kann per Definition nicht sein. Das aber, worüber ihr sprecht, kam erst nach ihnen auf. Niemand sprach über diese Dinge, außer jenen, die ihrem Weg nicht folgten und die sie in ihrem Innersten tatsächlich verabscheuten. Wollen wir uns davor bewahren? Denn wenn jemand, liebe Geschwister, sagt, er liebt den Propheten sallallahu alaihi wasallam und er liebt die Sahaba radiallahu anhum, aber nachher er glaubt anders, als sie geglaubt haben, betet anders, als sie gebetet haben, dann in Wirklichkeit in seinem Innersten ist Abscheu gegenüber diese edlen Menschen. Sie, die Sahaba und die, des Propheten sallallahu alaihi wasallam, aber sagt diesbezüglich, was ausreichend war und haben das dargelegt, was dem Wissensdrang Genüge tut, was ihre Aussagen nicht berücksichtigt, ist unvollständig und was darüber hinausgeht, ist nicht zugänglich. So manche haben ihre Aussagen verkürzt und somit einen schweren Verstoß begangen. Andere wieder haben all ihr Streben darauf gerichtet und sind der Übertreibung verfallen. Zwischen diesen beiden Wegen aber seid ihr wahrlich auf dem rechten Weg. Und Allah subhanahu wa ta'ala ihm zufrieden sein. Und da sagen wir noch zwei Zitate. Und dann sind wir inshallah fertig. Al-Auza'i sagte, rahimahullah, nochmal, den haben wir vorhin schon besprochen, folge dem Weg derer, die vorausgegangen sind. Wehe, du richtest dich nach der Meinung der Leute, auch wenn sie um deinetwillen ihre Worte ausschmücken. In Bezug auf den folgenden Hadith Muslims, in dem es heißt, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, innakum satarawna rabbakum, كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, ihr werdet wahrlich euren Herrn sehen, so wie ihr diesen Mond seht, und ihr werdet, wenn ihr ihn subhanahu wa ta'ala erblickt, keinen Schaden nehmen. Dieser Hadith ist sahih Muslim, und dieser Hadith stellt für manche Leute ein Problem dar. Sie sagen, subhanallah, wir werden unseren Herrn sehen, so wie wir den Mond sehen. Ja, subhanallah, den Mond sieht man begrenzt. Der Mond hat einen Anfang, ein Ende. Der Mond passt in den Himmel. Wie kann es sein, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam das eine mit anderen vergleicht? Ibn Qudama, rahimahullah ta'ala, gibt dir die Antwort in Lum'at al-I'tiqad. Er sagte, hier wird ein Schauen mit einem anderen Schauen verglichen. Nicht das Geschaute mit einem anderen Geschauten. Denn nichts ist Allah erhaben, ist er ähnlich und er ist mit nichts vergleichbar. Das heißt, das Gleichnis des Propheten soll sein, macht euch keine Sorgen, egal wie viele Menschen ihr seid, ihr alle werdet einfach mit Leichtigkeit Allah sehen können, ohne dass sie euch bedrängt. Genauso wie man auch den Mond sehen kann, ohne dass der andere den anderen bedrängt. Das heißt, der Vergleich ist hier eben das Schauen und nicht das, was angeschaut wird. Denn der Mond ist nicht vergleichbar mit Allah subhanahu wa ta'ala in keiner Hinsicht. Das ist der Teil, den wir heute, liebe Geschwister, vornehmen wollten. Zusammengefasst ist ganz kurz, können wir sagen, was das Kapitel angeht, sowohl die Namen als auch die Eigenschaften sind alle die schönsten. So haben wir zwei Beweise, beide aus dem Koran Karim, kennengelernt, dass Allahs Namen und Eigenschaften die schönsten und höchsten sind. Und das zeigt auch wieder, dass wir uns bewusst machen, dass das, was wir glauben, ist aufgebaut auf dem Koran und auf der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Wir versuchen das möglichst immer nur Ayat zu verwenden und Hadithe, die authentisch sind über den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Denn darauf soll der Glaube eines gläubigen Menschen zweifellos und seine Religion aufgebaut sein. Das nächste Kapitel, und was die Aussagen der frommen Vorfahren über die Namen und Eigenschaften Allahs angeht, so haben wir kennengelernt, dass es Pflicht ist, den Salaf al-Salih zu folgen. Das ist nicht eine Wahl, ich bin der Meinung, du bist der Meinung, ich finde so. Nein, du musst Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali, Talha, Az-Zubayr und diese edlen Sahab, das ist deine, du musst ihnen folgen, nicht in dem Sinne, dass sie Propheten sind und das, was sie sagen, ist unfehlbar. Nein, ich habe gesagt, in ihrer Gesamtheit. Das heißt also, so wie sie den Islam verstanden haben, so haben auch wir den Islam zu verstehen. Worüber sie sich einig waren, müssen wir uns auch einig sein. Das ist der entscheidende Punkt. Wir haben die Gründe dafür kennengelernt, viele Beweise. Und wir haben viele Aussagen oder einige Aussagen der Salaf al-Salih kennengelernt. Und nicht irgendwelche Aussagen, sondern von Imamen. Und natürlich, liebe Geschwister, wenn man nachschaut in einem Buch wie Sharh Usul I'tiqad Ahl Sunnah Jama'a von Lalika'i. Manche sagen Lalika'i, manche sagen Lalika'i. Wenn man das kennenlernt, wenn man da reinschaut in dieses Buch, da findet man noch unzählige viele Aussagen über die Salaf al-Salih, über diese Thematik und über andere Thematiken. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für eure Aufmerksamkeit und euch segnen für eure Anwesenheit. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima kathira.